Упражнение 7, страница 128. W. Für Literatur und Kunst. Im Museum der Bildenden Kunst. Die Ausstellung junger Maler. Die Aufführung Leben des Galilei von Bertolt Brecht. Vor dem Beginn der Vorstellung. Über den Autor des Theaterstücks. Zusammen mit bekannten Regisseuren. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Seine Pläne für ein neues Theater.